jetzt kommt das Lied von der Instrumentenkunde für Kobolde, Kinder und Klabauter. Was für eine feine Sache, wenn ich froh Musik mache, wenn ich spreche, pfeife, schimpfe oder meine Nase rimpfe. Nie mehr leb ich Monika, meine Mundharmonika. Nie mehr lebt der Honika, seine Mundharmonika. Uiuiui, eine Mundharmonika, da muss man aufpassen, dass die Zähne nicht drin stecken bleiben, jaja. Oh, welch edle Gefühle, wenn ich Flötentöne spüle, wenn ich puste, tröte, flöte, meine Puste, Flöten, tröte. Nie mehr leb ich ohne meine Flötentöne. Nie mehr lebt er ohne seine Flötentöne. Flötentöne tun in Ohren manchmal ganz entsetzlich bohren. Was für ein Getrommelbommel, wenn ich frech die Trommel trommel, wenn ich bammle, trommle, schlage, einen Trommelbommel wage. Nie mehr leb ich ohne meine Trommeltöne. Nie mehr lebt er ohne seine Trommeltöne. Also jedes Kind sollte sich von der Oma eine Trommel schenken lassen. Das freut Mama und Papa sehr. So ein Notenrammgehupfe, wenn ich die Gitarre zupfe, wenn ich rupfe, zupfe, greife, einen Ton zum anderen schleife. Nie mehr leb ich Honika, meine Zupfharmonika. Nie mehr lebt der Honika, seine Zupfharmonika. Aber manchmal zupf ich auch der Honika an den Haaren. Dann ist es auch eine Zupfharmonika. Und ist das Piano forte, wenn ich spiel, gibt's kaum noch Worte. Ich spiel leiser mal und lauter, bin halt ein Klavierklabauter. Nie mehr leb ich ohne Pianofortetöne. Nie mehr lebt er ohne Pianofortetöne. Also Pianoforte, Pianoforte, das ist das blöde Wort für Klavier. Klavier ist viel schöner. Was für ein Orchesterfest spielt der Instrumentenrest. Klingeln, dingeln, zupfen, zacken, um dann alles einzupacken. Nie mehr leb ich Honika, Kobolds Orchester Honika. Nie mehr lebt der Honika, Kobolds Orchester Honika. Das war ein pyromanisches Orchesterstück von der Pumuckl-Musik-Kindergruppen-Orchestervereinigungsableitung.